Zum 5. Jahrestag des historischen Besuchs von Genossen Kim Jong-il in Sibirien und Fernosten der Russischen Föderation veröffentlichte die russische Zeitung Teleporto vom 17. August einen Beitrag von Gennadi Astahov, Chef der Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studiengruppe DINDA. In der Zeitung war ein Foto von Kim Jong-il zu sehen.